Ein Polizeibeamter hat bei mir das Haus in Brand gesteckt. Übel. Ja. Warum? Die Absicht war, vier Menschen lebendig zu verbrennen. Der Wagen, wir brauchten das, um sich sexuell zu befriedigen. Ich weiß nicht, wie das Wort heißt. Und das ist mir vergessen. So, die sind krank. Und dann hat der Polizeibeamte, der hat sich morgens dann verbabbelt. Und da ist nichts mehr rausgekommen. Wie hat er sich verbabbelt? Ja, wie hat er sich verbabbelt? Er hat sich versprochen. Als er morgen schon auf der Brandstelle war, wie es noch gar nicht gebrannt hat. Ja, was will er da, wenn es noch gar nicht gebrannt hat? Er kann doch im Bett bleiben, dann war nachts um 12:30. Ja, hat sich schon verbabbelt und jedenfalls der Kripo, da ist noch eine Vernehmung gewesen bei Gericht, aber diese hat man gar nicht vernommen, das ging alles so in die Bühne. Ja, und das war's. Also er war, bevor es brannte, an einem Tatort? Brandstelle. Auf die Baustelle. Auf das Gebäude. Ach so. Und da wann hat's gebrannt? Da muss ich ja wohl vor... Wie er da war, hat's noch nicht gebrannt. Und dann ist es abgebrannt und da haben Gott sei Dank jemand gesehen, der hat mich früh genug aufgeweckt, konnte ich die Leute noch retten. Und sonst wären die verbrannt. Und dann ist ja Gott sei Dank daneben gegangen. Und da waren die am Fluchen und am Toben. Ist gar nichts passiert. Ich kann dir alle zuschicken, es geht zu wie bei den Nazis, Mörder und Brandstifter auf freiem Fuß, nichts von gekommen, dann sollte ich auf dem Brief liegen, von der Staatsanwaltschaft sollte ich zu einem Glaubwürdigkeitstest und dann habe ich gesagt, ich mache das, ihren Glaubwürdigkeitstest, aber öffentlich im Saal, im Bürger, da habe ich damals gewohnt, die Gaststätte hieß Birke, in diesem Saal könnt ihr den Glaubwürdigkeitstest machen, denn jeder, der Interesse hat, kann sich da zugesellen. Und hören und sehen, wie es zugeht. Ich habe da kein Problem mit. Da ist bis heute nichts gekommen. Gar nichts. Da habe ich auch bestanden, wenn Sie mich testen wollen, sonst gern zu. Aber bitte öffentlich, nicht hinter verschlossenen Türen. Und dann kommt nichts. Jetzt habe ich noch eine Frage. War denn das mit dem Polizeibeamten vor Ihrem Gefängnisaufenthalt oder hinterher? Jahre vorher schon, ja. Also hatte man einen Hass auf Sie? So sieht's aus, dass man nur, man hatte da Haare in der Suppe gefunden. Man hat da was hergedreht. Und dann war ich dran, konnte nicht machen. Ja, das war der Fall mit der Steckdose, nicht wahr? Ja, das waren ein paar Jahre, da wurde dann was hochgedreht. Und nichts konnte ich machen, gar nichts. Sie hatten zu einer Person gesagt, das wäre ein Fall für die Psychiatrie, weil man von Ihnen eine Unterschrift erwartete. Eine Unterschrift sollte ich von meiner Vermieterin holen, dass der Stecker nicht mehr in der Steckdose ist. Also das ist Hanebüchen, das hat es bei Honecker nie gegeben, das hat man auch sonst nie gehört. Und dann hatten Sie was wörtlich genau gesagt? Ich habe gesagt, dass das wohl Unfug wäre, dann wäre der V für die Psychiatrie. Dann soll der Psychiater die Frau untersuchen, wofür sie einen Unterschrift braucht, ob die Stecker in der Steckdose ist. Und die hat Sie angezeigt? Die hat mich angezeigt wegen Beleidigung, ja. Und dann kamen Sie wie lange ins Gefängnis? 100 Tage, also ich hätte noch 2 Monate müssen. Da waren mehrere, die haben mir gesagt, setz die volle 5 Monate ab. Aber dann hätte ich 2 Monate Miete, die wären nicht bezahlt geworden. Dann hätte ich keine Wohnung mehr gehabt, wäre ich nach Hause gekommen wäre. Die sagen mit Bewährung, du darfst dir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe mir sowieso nie was zu Schulden kommen lassen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und so bin ich dann, ich habe 100 Tage gesessen, dann bin ich nach Hause gekommen, habe noch so 500-600 Euro mit nach Hause gekriegt. Was ich da verdient habe, habe ich angespart. Ich bin nur einmal nach Hause gewesen. Wie oft war es denn gekommen, dass Busse ankamen mit anderen Menschen? Es war, glaube ich, da kamen Busse, kleinere, mit immer 2, 3, da wurden welche weggebracht, welche neue dazu. Aber das war der Oktobermonat hauptsächlich, wo in großen Scharen hauptsächlich Jüngere so um die 20 ankamen. Und das wurde denn, die da schon länger waren, da waren welche, die lagen schon 4 Jahre und länger. Die sagten denn, das sind die Drogenabhängigen, die wollen über Winter im Knast. Das war der Oktobermonat, da gibt es dann, wo die in Schaden ankamen. Aber es war noch so, dass sie da transportiert wurden oder verlegt wurden, damit die Statistiken stimmen. Das war schon vorher. Ach so. Das war vorher. 5-mal am Tag? In einem Monat 5-mal. Ein Monat 5-mal? 5-mal, die persönliche Menge. Da haben alle gesagt, wo, das weiß ich nicht mehr, wo die Filiale hießen. Aber jedenfalls nur, dass da die Statistik stimmt. Da wurde rumgekarrt von einem Gefängnis zum anderen. Und ja, was willst du machen? Da kannst du nur Haare bügen. Aber warum wussten Sie, dass denn der Polizeibeamte das der Täter ist, der die Brandstiftung begangen hatte? Die Kriminalpolizei, die hat mich gefragt, wer mich aufgeweckt hat und wie ich dahinter gekommen bin. der Kloppen oder Dau, bin ich dann aufgewacht und wie ich auf den Fenster gucke, sehe ich, dass ein Mann wegrennt zur Straße und dass aus dem Fenster dicke schwarze Qualm kommt. Siehste, und dann habe ich schnell in die Kartoffel, bin ich rausgerannt, habe die Leute, eine Hälfte waren noch bewohnt im Haus, habe die noch gerade rausgekriegt und dann waren die gerettet. So, und dann kommt der Morgen, kam erst hier die Feuerwehr, dann kam die Kriminalpolizei, das ist ja so üblich, und die fragten mich denn ja, wie ich dahinter gekommen wäre, und dann habe ich alles schon gesagt, hat mit jemand, der aus dem Fenster geklopft hat und hat gerufen, es brennt, es brennt. Und ja, dann war der Herr Schmitz, so hieß der Polizeibeamte, auch da in Zivil mit einem einfachen dunkelblauen Pullover und sagt, das kann gar nicht, das kann gar nicht. Wie ich hier morgens war, da ging nichts, da stand nichts, da quallte nichts. Da fragte der Kripobeamte Herr Schäfer, den Herrn Schmitz, was haben Sie denn gemacht, wenn es noch gar nicht gequallt hat? So, dann hat er sich was hin und her gebabbelt, dann war Schluss. Und nun kommt der Hammer, derjenige junge Mann, der mich morgens aufgeweckt hat, geht zum anderen Polizeibeamten, klopft ihn im Beisein von meinen Nachbarn auf die Schulter und sagt, ich habe Kröder Wilhelm aufgeweckt. Und der Polizeibeamte verneint das. Der verneint das, dass ihm hätte niemand auf die Schulter geklopft. Ja, und meine Zeugen haben unter Eid ausgesagt und dieser Mann ist überhaupt gar nicht gekommen. Also das ist ein Verbrechen ohne Gleichen. Ohne Gleichen. Passiert aber nichts und das ist dasselbe, ich habe in deiner Internetseite sehr genau durchgelesen. Das sind Hanebrücken, was da abgeht, das hat mit rechtsstaatlich das Gericht zu tun. Du wirst da nicht viel dran ändern, das ist nichts. Du kriegst die Leute nicht aufgewühlt. Das ist schwierig. Du rennst gegen die Wand, das ist nichts zu machen. Wenn da Tote bei dir rumgekommen wären, dann wäre es vielleicht anders gegangen, aber man weiß ja nicht, wie sowas ist, aber das ist der Rechtsstaat, das ist ein zweifelhafter Rechtsstaat. Ich kann nicht zicken, dann soll ich den Blattbrikettest, da warte ich heute noch drauf. Wofür haben wir Angst? Wenn die nichts von da haben, dann kann das auch nicht sein, meine ich doch. Mhm. Ja, ist das dann nicht so? Ja. Ich habe da kein Problem mit dem, sonst kommen. Und die Strafsache gegen den Polizeibeamten wurde eingestellt? Die Polizeibeamten haben mich angezeigt wegen Verleumdung und so weiter. Das wurde auch eingestellt. Dann kam ich bei der Kripo Papenburg. Da hat der gesagt, es gibt Zugang der Nazis. Dann wurde die Kripo Papenburg dem Fall entzogen. Kam Kriminalpolizei aus Meppen. Die kam dann nach Papenburg. Dann musste ich wurde ich wieder zu der Sache befragt. Ich habe das genau so wiederholt wie das Mal zuvor und Verfahren eingestellt. Und dann kam nochmal ein Brief, ich habe den jetzt nicht genannt, ich habe diesen Tag noch in den Finger gehabt, da schrieb der Staatsanwalt Lorenz, ich soll zum Glaubwürdigkeit-Test und da habe ich dann hingeschrieben, dass ich da gern zu bereit bin, aber nicht hinter verschlossenen Türen, bei Birke, im Bürger, im Saal, dass jeder, der bevor bekannt gemacht, jeder, der Interesse hat, soll dabei sein, sitzen dürfen und hören und sehen, wie so ein Test abgeht. Bis heute kommt gar nichts. Haben Sie gerade einen Stift? Ich will die Test machen hinter verschlossenen Türen. Ja, was denn? Wer hat denn was zu verbergen? Ich doch nicht. Ja, das Problem ist, hat man mir nachher mal gesagt, also dann hätte Land Niedersachsen den Schaden bezahlen müssen, der Polizei, der Ruf wäre ruiniert. Und ja, so hat man keinen Schaden zu zahlen, zu begleichen. Ist der Ruf nicht ruiniert? Was willst du machen? Das ist eine fürchterliche Angelegenheit. Wie lange ist das her, dass es bei Ihnen gebrannt hat? Und das schon 10, 15 Jahre zurück. Aber ist nichts passiert. Man hat sich mitgewehrt mit Händen und Füßen. Und ich habe gedacht, die Versicherung wird sich dahinter klemmen, weil die müssen ja sonst, dann brauche ich nicht bezahlen, dann muss Land Niedersachsen oder die persönlich haften. Nichts, gar nichts. Nichts. Kannst nichts machen. Gar nichts. Und die Presse, das ist eine Presse, ich weiß nicht, was für eine Presse das ist, wenn die Presse nicht mehr hinterhängen würde, dann wäre auch vieles anders. Aber die wagen sich, glaube ich, gar nicht richtig. Ja, sicher. Also das ist ein Spiel, das ist eine schleichende Entwicklung, wird der Rückstand entmündigt und eins habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja. Es war so, dass der Polizeibeamte sagte, es könne nicht sein, dass es gebrannt hätte, weil er war schon vorher da. Ja, richtig. Und dann hat ein Kollege von Ihnen einem Polizeibeamten auf die Schulter geklopft. Und wie war es dann weitergegangen? Den Polizeibeamten, also meine Nachbarn, die da morgens waren, ja, da unten standen, die haben gesehen, dass dann ein Unbekannter direkt auf den Polizeibeamten zugeht. Da waren andere Polizeibeamte. Und sagt, er hätte mich aus dem Bett geklopft. Da geht die Kripo und Kriminalpolizei zu diesem Herrn und sagt, da wäre niemand gewesen. Aha. Ja, was soll man da glauben? Nicht, der hat das verneint und dieser betreffende Polizeibeamte ist auch nicht vereidigt worden. Nicht gut eingenommen worden. Also, ich will das nochmal wieder aufrollen, weil Mord verjährt nicht und Mordversuch. Und da in einem Fall eine junge Frau ist vor Jahren umgebracht worden. Da fehlt angeblich jede Spur und so weiter. Da wurde selbe Polizeibeamte haben welche gesehen. Und ist mit der jungen Frau weggegangen. Die haben wir dann Tage später tot gefunden. Da angeblich kein DNA-Spuren, kein gar nichts. Das ist auch so eine Lüge. Auch so wie sagt man das, man will den guten Ruf retten. Und, aber nun, ich kriege 24. Besuch. Der will mir mit Internet, mit Schreiben zurechthelfen. Das muss ich nur lernen. Und dann werde ich, ich habe da mehr Zeit, dann werde ich mich dahinter klemmen. Dann mal sehen, wie es wird. Eine Frage noch, warum meinen Sie, dass der Polizeibeamte ein Sadist sei? Diese Sadisten nennt man das nicht, das Wort hat was mit Pyro zu tun. Die brauchen Feuer oder sowas ähnliches, um sich sexuell zu erregen oder befriedigen, ich weiß es nicht. So hat mir das mal ein Kripobeamte erklärt. Das Wort, das fängt mit Pyro an. Wie das richtig heißt, weiß ich nicht. Ja, Pyro. Keine Ahnung, wie das richtig gesprochen wird. Ja. Und dann war da eine Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft in Osnabrück. Da bin ich mit einem Anwalt hingefahren und dann ging es ja um die Brandstifterei und wer es gemacht hat und so weiter. Dann habe ich gesagt, da steht der Name doch. Und dann wurde mir von Kriminalbeamten in Allinghaus gesagt, ich gehöre in die Psychiatrie. Nun muss man noch nicht mehr Bauerschleue, ich gehöre in die Psychiatrie. Dann habe ich diesen Beamten gefragt, wegen was soll ich in die Psychiatrie? Nun kommt es wegen Bauerschleue. Die Bauenschlau, ja, was ist da schlimm? Bauenschlau, das ist doch nichts Schlimmes. Also wegen sowas kommt es in Psychiatrie. Also wenn der Bauer schlau ist? Ja, Bauenschlau, das ist so, was heißt das? Neunmal klug. Und dumm gibt's, Bauenschlau gibt's. Wenn der Bauer dumm ist, ist schlecht, dann muss schon ein bisschen schlau sein. Allgemein muss der Mensch schon ein bisschen klug sein. Meint er mal vielleicht und neunmal klug? Neunmal klug, das ist auch so ein Ding für sich. Aber jedenfalls, wie gesagt, da ging es um den sogenannten Glaubwürdigkeitstest. Nichts ist passiert. Wie gesagt, ich lasse mich da nicht in so ein Kämmerchen von jemandem für verrückt erklären. Und wenn die mich testen wollen, ich habe da überhaupt kein Problem mit, sollen sie das in Öffentlichkeit, wenn ich das haben, jeder, der Interesse hat, soll dabei sein, dann können sie mich testen, aber dann kommen die nicht. Da weiß doch jeder, was für ein Zwiller das ist. Mhm. Ja. So ist das in dem Leben. Ich kann dir eins prophezeien, ich habe deine Internetseite sehr genau gelesen. Ich kann dir sagen, da wird sich so viel nicht dran ändern. Die Fälle werden mehr zunehmen wie abnehmen. Und was wir brauchen, ist kein Kabarett, das ist auch wichtig. Herr, wie hieß er noch? Ja, der ist schon über 80. Der hat immer gemacht. Hildebrand. Hildebrand, ja genau, der wusste, wie man sowas machte, aufdrehen konnte. Und dann hat Dieter Hildebrand vom Jahr mal im Fernsehen gesagt, da wollte so ein Interview oder so eine Unterhaltung war da, da wollte Franz Josef Strauß Bundeskanzler werden, dann hätte er seine Sendung abblasen müssen oder wäre abgesagt worden, weil er ja den Strauß anstickelte, der war ja nicht so für Strauß. Ja, ja. Aber jedenfalls, da musste er seine Sendung erstmal vorübergehend einstellen. Weiß, vor den Wahlen hatte man das Kabarett verboten. Verboten, ja, also untersagt, oder man hat's unterbunden. Ja, nun, aber jedenfalls, was wir an Rechtsstaat haben, das ist mir hanebüchen, wenn das sich so weiterentwickelt, der Gnade Gott. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Ja, ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde Sie nicht aufnehmen, die in Kontakt sein. Ich habe die Nummer verloren. Ja. Aber ich kann dir eins sagen, ein fähiger Mann, dann gibt es Christian Ströble, ist ein fähiger Mann, da sind noch ein paar mehr, aber ich habe mir das Gefühl, hast du kein Geld, dann hast du auch kein Recht. Und was nützt der Rechtsstaat und du sitzt mit so einem Scheiß und ohne Geld kriegst du keinen guten Anwalt? Ich weiß nicht, wie das ist. Hast du da einen Anwalt an der Hand, der dir da ein bisschen beraten kann oder berät? Und was hat der für eine Meinung? Wie sehen die Aussichten? Ja, schwer zu sagen. Viele haben ja ihre Zulassung verloren. Wir haben hier einen Rechtsanwalt Köln von der Linkspartei. Der hat die Sozialhilfeempfänger vertreten. Mit Hände oder mit Klauen und Zähne. Dem wollte man die Zulassung wegnehmen. Das ist aber nochmal, er hat nochmal Glück gehabt. Wir sind alle hingewiesen zu demonstrieren. Der hat die Zulassung behalten. Mhm. Ja, und wie sollen kleine Leute sich denn wehren können, wenn sowas gar nicht mehr geht? Mit Demonstrationen. Ja, mit Demonstrationen, da haben wir noch so viel zusammengekriegt, dass wir das hingekriegt haben. Aber das wird der Mann, wenn die Juristen korrekt arbeiten, wo ist das Problem? Warum wollen sie denen die Zulassung entziehen? Wurde die Demonstration gefilmt? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht, kann sein, ich glaube nicht, ich habe nichts gesehen. Mhm. War ein Aurig und der hat die Zulassung behalten. Mhm. Und die Linkspartei, ich würde ganz ehrlich sagen, das Potenzial für die Linkspartei, das würde normalerweise in der katholischen Gegend, kriegst du nicht so viel, aber so im Wesentlichen, bei den Jüngeren ist es auch noch wieder anders, wir jüngere Katholiken, kriegst du also um die 8%. Und wenn du dann mehr, wo es mehr evangelisch ist, dann kommst du besser weg. Da liegt so zwischen 58 und 16%. Und was die Linken sich da erlaubt haben, das haben wir später erfahren, die da ein bisschen höher sind in der Partei, in die Regionen und so weiter. Dann wurde ihnen beigebracht, wie man bestimmte, die nicht linientreu sind oder nicht links genug sind, kaltstellen, rausmobben, kein Rederecht. Und was sollen wir da machen, wenn wir kein Rederecht mehr haben? Wenn zum Beispiel Arbeitskreise bilden, ich wollte Landwirtschaft und Gesundheit haben, wurden daran gehindert, da war ein Gewerkschaftler, der wollte Soziales und Gewerkschaft, nichts. Also wir wurden praktisch, man kann sagen, wie ein Hampelmann, wir können nichts mehr machen. Und mehrere Ortsverbände haben sich hier aufgelöst. Und wenn die meinen, das ist eine Einheitspartei mit Einheitsmeinung, was willst du machen? Da kannst du nichts machen. Und, also ich kann sagen, die Linke, das weiß man nicht, wie die Zeit sich entwickelt, aber die haben sich das selbst vermasselt. Sie hatten eben gesagt, Sie würden ein Telefoninterview geben. Kein Problem. Darf ich dieses so veröffentlichen? Aber gerne. Wunderbar. Dann melde ich mich wieder oder Sie sich bei mir, ja? Ja, also wir haben kein Problem, das kann alles mit schriftlich belegt werden, dass das seine Richtigkeit hat. Ja. Und das ist eine Heftigkeit ohne Gleichen. Ja, ich brauche aber unbedingt... Machen kannst nichts. Ja, vielleicht können Sie mal ein paar Fotos von dem Haus machen. Haben wir noch liegen, glaube ich. Ja. Vielleicht irgendwie mit dem Schaden also, oder irgendwas in der Art, ja? Ja, ja. Bisschen Bildmaterial. Ja, nur hör es eben her. Was soll denn bringen aus deiner Sicht? Was willst du damit erreichen oder was willst du dir davon? Ja, ich möchte meine Webseite erweitern, dann kann ich immer wieder zeigen, was für ein korrupter Haufen das ist. Ja, das hast du ja recht und richtig. Nur die ignorieren das einfach, so sehe ich das. Nein, ich habe öfters schon etwas erreichen können, wenn ich mal zum Beispiel einem Gericht etwas hinweisen möchte, ja? Wenn ich zu einem Gericht schreibe für einen anderen. Und ich zeige, dass ich Journalist bin und ich zeige, was ich bisher ermittelt habe, dann ist das ein Riesenschrecken. Dann werden die ganz vorsichtig. Journalist? Dann werden die ganz vorsichtig sein. Ja, lieber Herr, sind Sie Journalist? Ja, sicher. Für welche Zeitung arbeiten Sie? Ja, nur für das Internet. Nur fürs Internet? Ja, was Sie da gesehen haben, Kriminalstaat.de. Ja, ja, ja, ja. Kriminalstaat. Ja, so ein Journalist, der sammelt die Berichte, überprüft die und so weiter. Und so wie ich das aus den Medien kenne und was ich so höre, Journalisten gibt es viele. Es gibt freie Journalisten, es gibt welche, die arbeiten für bestimmte Zeitungen, ja, ja. Welche im kirchlichen oder religiösen Bereich und so weiter. Und dann gibt es ja auch für kriminelle Sachenspezialisten. Ich weiß gar nicht, da hat eine Frau was aufgedeckt, da sind Männer verurteilt worden wegen angeblicher Vergewaltigung und das stellt sich nachher raus. Die Mädchen war eine Jungfrau und ich weiß aber nicht, vom Spiegel war das eine Frau. Die hat sich die Sache unter den Nagel gerissen und selber recherchiert und dann sind die freigekommen nach so viel Jahren Haft. Und sie sind Journalist. Ja, nun höre sie, hast du irgendwo Zeitungen oder... Nur Webseiten. Nur Internetseiten. Ja, wovon lebst du? Das, Sozialhilfe. Sozialhilfe? Ja, sicher. Ja, man, kannst du darin nicht Zeitung oder Presse irgendwas mit auf die Beine kriegen? Später mal. Weil da, ich sag mal, der Spiegel, der geht doch eigentlich nicht als korrupt. Da muss doch wohl irgendwo Presseleute sein oder Verlage oder Zeitungen, die sowas auch mal auf Herz und Nieren überprüfen. Oder tut sich das, ist das alles so verguckt, dass es mir geht? Lohnt sich nicht mehr. Lohnt sich nicht mehr? Keine Tageszeitung. Keine Tageszeitung. Was für Presseleute oder was für Zeitungen, Zeitschriften gibt es denn noch, die sowas aufgreifen? Wenig. Spiegel, Stern und Fokus. Die tue ich noch. Wenig. Zu wenig. Nein, aber das, was ich aufdecke, das ist für diese Zeitschriften häufig zu unangenehm, weil die Täter ja nie verurteilt worden sind. Ja, wie hieß es damals in den letzten Jahren Volksschule und Berufsschule, ist die Presse nicht die dritte Gewalt oder fünfte Gewalt, wie war es noch? Ich bin hier jetzt 61 voll, ich gehe in 62, das ist ja 40 Jahre und länger her. Da wurde doch gesagt, also Hitler, da gab es keine Gewaltenteilung, das hat man dann ja, auch bei den Kommunisten gab es das nicht, das hat man dann ja geteilt und... Da wurde die Presse und Pressefreiheit doch eine gewaltige Bedeutung zugeschrieben. Und ist das denn so nach und nach abgeschliffen? Ja, ja. Weil die Presse, so hat man uns damals erklärt, die soll da Unrecht aufgreifen, recherchieren und in die Öffentlichkeit bringen, damit das, ins Recht wieder zurechtgerückt wird. Oder jedenfalls, dass Verbrechen und diese Sachen aufgeklärt werden. Ja, wenn das alles schon so ist, dass das gar nicht mehr geht, dann haben wir ja gar keine Presse mehr eigentlich. Wenig. Vieles ist ja kommerziell. Ja. Und Sie sind nun gut 40, 45, leben von Sozialhilfe, Sie recherchieren diese Fälle. Ich werde dir auch noch Zeitung ausschneiden von meinen Sachen dazu schicken. Da kannst du nur, die haben sich eigentlich wohl drum bemüht. Nichts hat's gebracht. Und man kann nur mit Kopf schütteln. Ja, aber wie gesagt, die da nicht von betroffen sind, die meinen ja, das kann es gar nicht geben. Oder gegeben haben. Und der davon betroffen ist, der sieht es anders. Und das ist ein großes Problem, weil viele denken, das gibt's nicht, ist zusammengesponnen. Und dann, wenn es denn tatsächlich so ist, wer glaubt es? Wer glaubt es? Das ist so mit Helmut Kohl, der hat bis heute nicht seine Spende genannt. Und der wird sich auch wohl mit ins Grab nehmen. Man braucht nicht allzu viel wissen, wo es herkommt. Aber was willst du machen? Jeder macht Fehler, aber das hat eigentlich mit Fehler bald nichts mehr zu tun. Das ist schon als Regierungschef. Hatte dieses Parteienfinanzierungsgesetz unterschrieben und hält sich nicht dran. Das ist für das junge Volk ein schlechtes Vorbild. Und so geht es ja fast der Reihe nach. Und dann, wenn du noch denken kannst, vor Jahren, wie Gabriel Ministerpräsident war in Niedersachsen, die haben da ein Büro, ich weiß den Namen nicht mehr, der ist sehr bekannt, die haben da für die SPD-Regierung Gesetze geschrieben, Reden geschrieben. Wie hieß der Berger, gibt es schon so ein Unternehmen da? Vielleicht. Berger Unternehmensberater oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die hießen, aber die haben mehrere hundert Millionen haben die verdient oder kassiert für Arbeiten für die SPD-Regierung. Und da fragt man sich ja, wozu haben wir eine Regierung, wenn die Beamte oder was da alles angestellt ist, das nicht mehr in der Lage sind, das selbst zu machen. Wenn die auch mal welche ranholen als Experten, aber jedenfalls, da sind mehrere hundert Millionen Berger, ich weiß nicht, wie die genau hießen, radioaktiven Müll ist. Da läuft Wasser drin. Wir wissen gar nicht, ob man diesen Müll da überhaupt wieder rauskriegen kann, wenn das Ding zusammenkracht. Und das hat Rot-Grün, hat es genehmigt. Nicht wahr? Dann fragt man sich ja, waren die besoffen? Oder was sind das für Leute? Total unkündig oder gleichgültig? Ja, aber was will ich machen? Das Treiben, das ist schlecht Einhalt gebeten. Und wie das endet, weiß ich nicht. Also, ich werde mich demnächst, oder du rufst wieder an, dann werde ich dir was sehen, habe ich mehr Zeit. Dann werde ich dir was zuschicken, meine Kopien. Ja. Sagst du, was da, das kannst du nicht heben, aber ist so. Ja. Das ist schlecht, was zu machen. Schlecht, was zu machen. Schlecht, schlecht. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ja? Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, schönen Dank für den Anruf. Ja, wiederhören. Dann kommt